Mutter dort des kranken Kindes, die weint. Wir laufen direkt zum Abgrund hin, zum Untergang der Welt. Doch dafür seid ihr völlig blind, ihr zählt nur euer Geld. Doch erst wird der letzte Fisch gefangen, der letzte Baum gerodet ist, die Luft verpestet und das Wasser verdreckt, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Zerstört man den Wald, die sterbende Tier und Umwelt lässt euch kalt. Nicht mal ein Loch im Himmel kann euch noch bewegen. So geht das Leben weiter und wir stehen im sauren Regen. Doch erst wenn der letzte Fisch gefangen, der letzte Baum gerodet ist, die Luft verfestet und das Wasser verdreckt, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.